Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. We have decided that we are going to continue with the second epistle of Peter. Wir haben beschlossen, mit dem zweiten Petrusbrief weiterzumachen. We were thinking of going through the epistles of John, but we decided for now we'll go through this epistle. Wir hatten überlegt, die Johannesbriefe durchzugehen, aber wir haben uns entschieden, erst einmal diesen Brief durchzugehen. I have to say that studying the epistles of Peter, I was really fascinated with the man. Ich muss schon sagen, als ich die Petrusbriefe studierte, war ich wirklich fasziniert von diesem Mann. Especially what happened to him later in his life. Vor allem, was später in seinem Leben mit ihm geschah. Because some people have the idea, denn manche Leute haben die Vorstellung, that Peter was already totally transformed like this in this letter here after the baptism of the Holy Spirit. Dass Petrus nach der Taufe im Heiligen Geist bereits so verwandelt war, wie in diesem Brief hier. I don't believe that. Aber das glaube ich nicht. Let me tell you why I don't believe that about Peter. Ich sage dir, warum ich das über Petrus nicht glaube. Because Galatians chapter 1, in Galater Kapitel 1, Paul is telling us that he confronted Peter because he was a hypocrite. Erzählt Paulus, dass er Petrus zur Rede stellte, weil er ein Heuchler war. And Paul even said, I confronted him publicly. Paulus sagte sogar, ich habe ihn öffentlich zur Rede gestellt. Because he did play the hypocrite and even others were drawn away. Denn Petrus heuchelte und auch andere wurden dadurch in die Irre geführt. And the way Paul described it in Galatians 1, und so wie Paulus das in Galater 1 beschreibt, it looks to me that the reason why he was a hypocrite was fear of men. Sieht es für mich aus, als wäre die Angst vor den Menschen der Grund, warum Petrus heuchelte. Which of course was the reason why he denied Jesus, pride and fear of men. Natürlich war das auch der Grund, warum er Jesus verleugnete, Stolz und Menschenfurcht. But there is another reason why I believe that the Peter who wrote the letter was a different Peter than who was already in the ministry. Aber es gibt noch einen anderen Grund, warum ich glaube, dass der Petrus, der diesen Brief schrieb, ein anderer Petrus war als der, der bereits im Dienst war. It's very interesting to read in Acts chapter 10. Es ist sehr interessant, Apostelgeschichte 10 zu lesen. When the angel appears in a vision to Cornelius. Als der Engel Cornelius in einer Vision erscheint. And is telling Cornelius he has to go and get Peter. Und ihm sagt, dass er gehen und Petrus holen soll. At the same time Peter was up at the roof. Zur gleichen Zeit saß Petrus oben auf einem Dach. He was hungry. Er war hungrig. I'm sure you know the story that vision came. Du kennst sicher die Geschichte, dass er eine Vision hatte. In fact, he fell into a trance. Tatsächlich fiel er in Trance. And he saw the sheet coming down from heaven. Und er sah das Tuch vom Himmel fallen. And a voice said, Peter, kill and eat. Und eine Stimme sagte, Petrus, schlachte und iss. Now think. Überleg mal. This was obviously a divine encounter. Das war offensichtlich eine göttliche Begegnung. And Peter said no. Und Petrus sagte, nein. He said no to God. Er sagte nein zu Gott. Why? Warum? Because he still had so much mixture in his heart from the old and the new covenant. Weil er noch so viel Vermischtes aus dem alten und dem neuen Bund in seinem Herzen hatte. He said, I've never eaten anything unclean. Er sagte, ich habe noch nie etwas Unreines gegessen. So Paul comes and teaches us we can eat whatever we want to. Peter says, nope, you still have to live by parts of the law. Paulus kommt also und lehrt uns, dass wir essen können, was wir wollen. Petrus sagt, nein, ihr müsst immer noch nach Teilen des Gesetzes leben. Unclean animals? No, we don't eat that. Unreine Tiere? Nein, das essen wir nicht. But look at the bigger lesson. Schau dir jedoch die größere Lektion an. The reason why God did that, der Grund, warum Gott das getan hat, was not about animals and what meat you can eat. War nicht die Frage, welche Tiere und welches Fleisch man essen darf. Because the gospel needed to come to the Gentiles, people like you and me. Denn das Evangelium musste zu den Heiden kommen, zu Menschen wie du und ich. And Peter was not willing to do that. Und Petrus war nicht gewillt, das zu tun. How do we know that he was not willing to do that? Woher wissen wir, dass er nicht bereit war, das zu tun? Because first of all, it was not easy to convince him to go and preach to them. Zunächst einmal war es nicht leicht, ihn zu überzeugen, zu ihnen zu gehen und zu predigen. But if you fast forward to Acts chapter 15. Aber wenn du zu Apostelgeschichte 15 gehst. In Acts chapter 15 to the council in Jerusalem. Zu Apostelgeschichte 15 zum Konzil in Jerusalem. Here we hear an incredible story of what the apostles decide what is important for Christians. Hier hören wir eine erstaunliche Geschichte darüber, wie die Apostel entschieden, was für die Christen wichtig war. And it's all about, can the Gentiles, the heathens, also become part of the gospel? Es ging darum, ob die Heiden auch Teil des Evangeliums werden konnten. And of course, there were a whole bunch of Jews who thought no. Und natürlich gab es eine ganze Reihe von Juden, die das ablehnten. And if you study carefully what happened there, und wenn du genau nachliest, was dort passiert ist, you will find that Peter was one of them who also believed no. Wirst du feststellen, dass Petrus einer von denen war, die auch dagegen waren. But he was actually convinced only through that incredible encounter that was an ecstasy that God gave him. Aber er wurde tatsächlich nur durch diese unglaubliche Begegnung überzeugt, die eine Ekstase war, die Gott ihm schenkte. So therefore there was a Peter that was a Peter before the baptism of the Holy Spirit. Es gab also einen Petrus, der ein Petrus vor der Taufe im Heiligen Geist war. Then there was a Peter after the baptism who had an encounter, but yet he still has a lot of old stuff. Dann gab es einen Petrus nach der Taufe, der eine Begegnung hatte, aber immer noch eine Menge altes Gedankengut mit sich trug. So he was bold, he preached the gospel without fear. Er war also mutig und predigte das Evangelium ohne Furcht. But he still had a mixed idea about people and the finished work of the cross. Aber er hatte immer noch eine gemischte Vorstellung von Menschen und dem vollendeten Werk des Kreuzes. And then we read his letter and that's a different person again. Und dann lesen wir seinen Brief und er ist wieder ein anderer Mensch. The second letter was written approximately 30 years, a little bit more than 30 years after Jesus was resurrected and went to heaven. Der zweite Brief wurde etwa 30 Jahre, etwas mehr als 30 Jahre, nach der Auferstehung Jesu und seiner Himmelfahrt geschrieben. So Peter had already been serving Jesus for about 30 years after Jesus went to heaven. Petrus diente also schon 30 Jahre lang Jesus, nachdem dieser in den Himmel aufgefahren ist. And I find it fascinating. Ich finde das faszinierend. You know why? Weißt du warum? Because God used the imperfect Peter. Weil Gott den unvollkommenen Petrus benutzte. Yet Peter was willing to be transformed all the time until the very end of his life. Der dennoch bereit war, sich bis zum Ende seines Lebens ständig zu verändern. And as we study through the second epistle of Peter, wenn wir den zweiten Petrusbrief betrachten, I want you to keep something in mind. Möchte ich, dass du dir etwas vor Augen hältst. He wrote this letter knowing that very, very soon now he's going to die. Petrus schrieb diesen Brief in dem Wissen, dass er sehr, sehr bald sterben würde. It's a letter of precious lessons for all of us to apply. Es ist ein Brief mit wertvollen Lektionen, die wir alle anwenden können. From a man that Jesus did not give up on. Geschrieben von einem Mann, den Jesus nicht aufgegeben hat. And that turned in one of the most precious servants of Jesus Christ. Und das machte ihn zu einem der wertvollsten Diener Jesu Christi. See you tomorrow. Bis morgen.